Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Du bist die Schönste und einfach unantastbar. Ich bin so weit weg und du bist unantastbar. Wenn ich in deine wunderschönen Augen blick, denk ich mir, was für ein wunderschöner Augenblick. Denk ich mir, was für eine wunderschöne Frau du bist. Frag mich, wie die Welt wohl ohne dich da draußen ist. Ob ich jeden Tag überstehe ohne deine Liebe? Nein, meine Sehnsucht ist immer gleich geblieben. Bleib. Komm schon, süße Lächeln nochmal so bezaubern. Und ich hol dir die Sterne vom Himmel. Oh Mann, Babe, du riechst so gut und hast das, was keiner hat. Yeah. Den schönsten Namen. Und wann begreifst du das? Ich mehr will als Freundschaft, dass du mich als Freund hast, Freund, der auf dich aufpasst und heute Nacht behandelt wie eine Lady und immer darauf acht gibt, dass du merkst, wie sehr er dich liebt und du sein Schatz bist. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, der die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Ich liebe alles an dir, von Kopf bis Fuß. Seh ich dich, dreh ich durch von Kopf bis Fuß. Deine Haut ist so schön, glatt und weich. Und ich hoffe, du hörst jeden Satz und weißt, dass ich es ernst mein mit unserer Zukunft. Es ernst meinen und ich alles dafür tu, um in deiner Nähe zu sein, mit dir mein Leben zu teilen und zu wissen, dass wir alles überstehen zu zweit. Komm schon, Süße, komm ein bisschen näher. Komm her, Süße, ja, du bist der Stern, der nachts so hell strahlt, direkt am Himmel zählt. Ich bleib an deiner Seite, egal wohin du willst. Reich mir deine Hand und ich passe auf dich auf. Leg meinen Arm um deine Schulter und passe auf dich auf. Ich weiß, was du brauchst und worauf du Wert legst und weiß einfach auch, für wen jetzt mein Herz schlägt. Dich. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, der die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, der die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, der die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum verweht, denn wenn Traum verweht, der die Liebe wird die Luft dreht, Luft dreht, wenn ich dich seh und dir einen Kuss geh, Kuss geh. Mein Herz schlägt bum bum und weder die Hoffnung noch der Traum.